Lektion 1 Übung G B Schließ die Tür. Schließ die Tür. Welche Nummer ist das? Welche Nummer ist das? Mein Name ist Nürnberger. Mein Name ist Nürnberger. Die Gruppe kommt. Die Gruppe kommt. Bitte begrüßen Sie die Leute. Bitte begrüßen Sie die Leute. Sie bleiben eine Stunde. Sie bleiben eine Stunde. Seid pünktlich. Seid pünktlich. Ich fahre nach Zürich. Ich fahre nach Zürich. Nimmst du den Bus? Nimmst du den Bus? Ich nehme den Zug. Ich nehme den Zug. Danke.